Erster Sarai, die Frau von Abram, hatte keine Kinder. Sie hatte eine Dienerin aus Ägypten mit dem Namen Hagar. Zweiter Sarai sagte zu Abram, Gott gibt mir keine Kinder. Geh zu meiner Dienerin. Vielleicht bekomme ich durch sie ein Kind. Abram tat, was Sarai sagte. Dritter Abram lebte schon 10 Jahre im Land Kanaan. Da gab Sarai ihm Hagar als Frau. Vierter Abram schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar das merkte, verlor sie den Respekt vor Sarai. Fünfter Sarai sagte zu Abram, du bist schuld an meinem Leid. Ich gab dir meine Dienerin. Jetzt ist sie schwanger und lacht über mich. Gott soll zwischen uns entscheiden. Sechster Abram antwortete, sie ist deine Dienerin. Tu mit ihr, was du für richtig hältst. Da war Sarai sehr streng zu ihr. Hagar lief weg. Siebter Ein Engel von Gott fand Hagar an einer Wasserquelle in der Wüste. Die Quelle war auf dem Weg nach Sur. Achter Er fragte, Hagar, Dienerin von Sarai, woher kommst du? Wohin gehst du? Sie sagte, ich laufe vor meiner Herrin Sarai weg. Neunter Der Engel sagte zu ihr, geh zurück zu deiner Herrin. Du musst ihr wieder gehorchen. Zehnter Der Engel sagte auch, ich werde dir sehr viele Nachkommen geben. Es werden so viele sein, dass man sie nicht zählen kann. Elfter Der Engel sagte, du bist schwanger und wirst einen Sohn bekommen. Nenne ihn Ismael. Denn Gott hat dein Weinen gehört. Zwölfter Dein Sohn wird wie ein wildes Tier sein. Er wird gegen alle kämpfen und alle gegen ihn. Er wird nah bei seinen Verwandten wohnen. 13. Hagar nannte Gott, du bist der Gott, der mich sieht. Sie dachte, ich habe Gott gesehen und lebe noch. 14. Man nennt den Brunnen dort, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Baret. 15. Hagar bekam einen Sohn für Abram. Abram nannte seinen Sohn Ismael. 16. Abram war 86 Jahre alt, als Hagar den Ismael gebar.